weite Welt hinaus. Heut weiß ich erst, was ich verlor. Das alles ist schon lange her, und was gewesen ist, kommt niemals mehr. Du alter Baum vor meinem Vaterhaus, wie gern kehrt ich zu dir zurück. Ja, du warst meiner Kindheit my